1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht geht es bei uns über das und über das Übersinnliche. Das Thema der Sendung heute Nacht heißt übersinnliche Erlebnisse. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die schon einmal etwas erlebt haben, was man so mit Vernunft und Ratio und Logik nicht erklären kann. Also Erlebnisse aus den Bereichen Vorahnung, Geistererscheinungen, Spuk, Telepathie, Hellsehen, Jenseitskontakte, Engelkontakte. Es gibt eine ganze Menge Phänomene in diesem Bereich. Wenn ihr so etwas schon einmal erlebt habt, vielleicht sogar zum ersten Mal erlebt habt, obwohl ihr bisher immer sehr vernunftsorientiert gedacht habt und vielleicht hat es euch aus den Schuhen gehauen, weil ihr das nicht erklären könnt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050, das ist die kostenfreie Nummer und die Mailadresse domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten, die wir jetzt gleich hören werden. Übersinnliche Erlebnisse. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist Hannelore und die ist 57. Guten Morgen, Hannelore. Ja, guten Morgen, Domian. Nett, dich zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Jetzt bin ich aber ganz, ganz gespannt auf deine Geschichte zu unserem Thema. Ja, es gibt eigentlich mehrere Geschichten. Mhm. Ich erlebe das im Grunde von Kindheit an, dass ich mit Vorahnung hat es angefangen. Ja. Und zwar als kleines Kind in Form von einer Spinne, die über mir war und sich runtergesetzt hat und mich fast erdrückt hat, bis ich dann zuckend wach geworden bin. Eine Spinne, die dich erdrückt hat? Ja. Wie geht das? War das eine Riesenspinne oder was? Ja, genau. So ein riesiges Tier und ich so ein kleines Kind. Wie alt warst du da? Ah, da war ich 5, 6. Aha. Und dann wusste ich immer, irgendwas Schreckliches kommt auf mich zu. So fing es an? So fing das eigentlich an, das Ganze, ja. Und das hat sich bis heute in dein Leben fortgeführt? Ja. In deinem Leben, ja? Ja. Was sind so die für dich ja vielleicht erschreckendsten Vorahnungen gewesen, die sich dann bewahrheitet haben? Also die erschreckendste Vorahnung war in Form vom ersten Traum, da war ich ungefähr 6,5. Da habe ich geträumt, dass unser Papa stirbt. Und ich muss dazu sagen, Mutti war schon verstorben, wo ich ein Säugling war. Und wir waren im Kinderheim und ich wusste, er stirbt. Ich wusste allerdings auch, dass er krank war. Ja. Also das war mir schon bekannt. Ja. Und die Nacht war grausam. Und er war auch in der Nacht verstorben. Was, wenn du dich daran noch erinnern kannst, was genau hast du denn da geträumt? Dass er eben einschläft, dass wir keinen Vater mehr haben. Dass wir dann also völlig alleine sind. Und genau in der Nacht ist er auch gestorben? Genau in der Nacht ist er verstorben. Gehen wir mal so ein bisschen jetzt in die Jetztzeit oder vielleicht in die letzten Jahre hinein. Was gab es da Beeindruckendes für dich, was du vorher geahnt hast? Also beeindruckend war für mich mein eigener schwerer Autounfall. Erzähl mal. Den habe ich geträumt ein halbes Jahr vorher. Die Abstände wurden immer kürzer zu diesem immer wiederkehrenden Traum, dass ich mit meinem Wagen in einen Graben fahre und irgendwo gegenfahre. Und so. Du hast diesen Traum immer wieder geträumt? Immer wieder. Nicht nur einmal. Der Abstand wurde immer kürzer. Ja. Und ich hatte auch langsam Panik, muss ich sagen, weil ich nicht wusste, wie der Unfall ausgeht für mich. Und habe damals einen Golf gefahren, den ich dann ad hoc verkauft habe, obwohl ich den erst kurz hatte und tipptopp in Ordnung war. Und habe mir einen Mercedes geholt und mehr Schutz für mich. Ehrlich? Wegen des Traumes? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und dann? Und habe na klar auch ein bisschen Ärger zu Hause gehabt mit meinem jetzigen Mann. Nicht? Also, dass er völlig erschüttert war. Ich konnte na klar von dem Traum nichts erzählen. Er wäre ja, ne? Er wusste ja, dass ich so drauf bin, ne? Ja. Er wusste das, also hättest du es ihm eigentlich doch erzählen können. Und nee, hätte er kein Verständnis für gehabt. Er hätte sich viel zu viel Sorgen gemacht. Ach so, verstehe. Und ich hatte selber mit mir genug zu tun, dass ich das alles regel für mich innerlich und dabei ruhig bleibe, meine Arbeit mache etc. So, du hast diesen Traum mehrfach geträumt. Du hast ja ein neues Auto gekauft, ein anderes Mercedes. Ja, ich habe den also bestimmt in diesem halben Jahr, ich würde sagen, 40, 50 Mal geträumt. Wahnsinn. Und dann ist es tatsächlich eingetroffen? Und dann ist es tatsächlich 2,5 bis 3 Wochen später eingetroffen. Ich hatte diesen, war vom Frühdienst gekommen und hatte diesen Sekundenschlaf. Mhm. Also ich war kurz weg und bin dann wieder zu mir gekommen. Da war ich schon auf dem Grünstreifen. Mhm. Genau wie im Traum, abschüssiges Gelände. Und es war ein Überweg und in diesem Überweg war ein Betonrohr. Und ich konnte das Auto nicht mehr auf die Straße bekommen, ich konnte nicht bremsen, es ging gar nichts mehr. Ich habe also wirklich dieses Betonrohr auf mich zukommen sehen. Ach du lieber Gott. Ja. Warst du verletzt? Ja. Wie schwer warst du verletzt? Ich sag mal so, ich hatte recht schwere Kopfverletzungen, diverse Frakturen und bin aber trotzdem noch zu mir gekommen. Ja. Trotzdem ich angeschnallt war, ich bin ziemlich klein, bin ich irgendwie aus den Gurten da raus durch einen Aufprall und saß im kaputten Beifahrerfenster. Also nichts gegen ein Golf. Ein Golf ist ein gutes Auto, ein solides Auto. Aber wenn du den Golf gehabt hättest, wärst du vielleicht schwerer verletzt worden. Kannst du das so sagen? Mir sagten sowieso alle, ich habe einen Schutzengel, wer weiß wie, gehabt dabei. Mhm. Und hätte ich den Golf noch gehabt, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Also das, boah, das sind ja Geschichten. 200% klar. Wie lange warst du dann im Krankenhaus? Gut 3 Wochen. 3 Wochen doch. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und dann noch lange Nachbehandlung, ne? Träumst du denn immer nur schlimme und traurige Sachen vorher? In den Träumen leider ja. Also das würde mir, ich stelle mir das gerade so vor, das würde mir Angst machen. Ich sag mal so, es macht mir mittlerweile keine Angst mehr. Wie kommt schon das? Seit vielen Jahren nicht, weil ich kann mich darauf einstellen und eventuell vorbeugen. Gut, in diesem Fall in gewisser Weise schon, aber wenn du jetzt den Tod eines Menschen träumen würdest nochmal, da kann man, gut, man kann sich vielleicht innerlich... Ich kann mich innerlich einstellen, das ist schon viel, viel, viel wert. Verfluchst du manchmal diese Gabe, ich nenne es mal Gabe, oder dieses, ja, wir haben Fähigkeit? Ich sag mal so, ich verfluche keine meiner Gaben. Ich habe mehrere. Was heißt das, du hast mehrere? Ich habe auch Vorahnungen insofern, also dass ich intuitiv geschickt werde, wenn jetzt Mensch oder auch Tier, was ich kenne, in Not sind. Oder Kontakt aufnehme, wenn es weiter weg ist. Mhm. Ansonsten setze ich mich ins Auto, fahre los und konnte eigentlich immer helfen. Wie erklärst du dir diese Fähigkeiten, die du hast? Ich erkläre sie mir insofern vielleicht aufgrund meiner, sag ich mal, sehr schwierigen Kindheit, die ich gehabt habe. Naja. Eine Übersensibilität. Und ich denke, wir haben alle diese Fähigkeiten in uns. Ich glaube auch, mehr oder weniger. Ja. Aber vielleicht bist du einfach mehr von Natur aus mehr ausgestattet. Das kann ja sein. Oder also meine Freunde sagen zu mir, ich bin hyper, super sensibel. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden, dass du für dich sagst, ich habe mich mit all dem arrangiert und das habe ich akzeptiert? Ja, und ich konnte auch schon viel helfen dadurch, ne? Mhm. Und das überwiegt eigentlich. Also ich lege auch jetzt so im Bekannten- und Freundeskreis auch mal Karten. Ah, das geht also ganz weit in viele Bereiche hinein. Ja. Aber du verdienst damit kein Geld? Nein, überhaupt nicht. Ich mache es wirklich nur aus Freundschaft. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, wenn es fremde Menschen sind, habe ich auch schon gehabt, die hatten davon gehört und sind auf mich zugekommen und ich das Gefühl habe, ich soll es machen. Mhm. Das spüre ich aus dem Bauch. Wenn irgendwann der Tag kommt, oder die Nacht kommt, in der du deinen eigenen Tod träumst, was dann? Ja. Was dann? Das finde ich gar nicht so schlimm. Darüber hast du dir sicher schon auch Gedanken gemacht, ne? Wie das wohl ist, wenn das mal passiert. Ja. Warum findest du es nicht schlimm? Ich denke, wir haben ja alle keine Lebensberechtigung bis zum jüngsten Nimmerleinstag. Hm. also gehen muss jeder irgendwo. Mhm. Dann habe ich dadurch, dass ich viele Jahre in der Pflege gearbeitet habe, viel mit dem Tod zu tun gehabt. Mhm. Das Einzige, was ich mir wünsche und schicke auch diese Botschaft nach oben, ich möchte nicht so einen schweren Tod haben müssen. Jetzt sagst du, wir alle müssen ja mal gehen. Das ist natürlich ein sehr richtiger Satz. Was glaubst du, wohin wir oder wohin du gehen wirst? Ich werde in irgendein anderes Leben reinschlüpfen. Mhm. Also im Sinne von einer Wiedergeburt? Ja. Ah ja. Mhm. Ich weiß auch, dass ich in früheren Leben auch schon gelebt habe. Wie oft? Wie oft weiß ich nicht. Ich weiß nur von zwei ganz speziellen Fällen. Wie weißt du eins, das? Eins ganz, ganz markant. Und zwar war das eine Frau, die im 17. Jahrhundert in Kuba gelebt hat. Mhm. Und das war also ganz witzig, Domian. Ich habe als Kind schon immer, weil ich ja nun auch schon älter bin, im Fernsehen diese Unruhen mit Fidel Castro in Kuba miterlebt. Mhm. Im Fernsehen. Mhm. Aber eben als Kind. Mhm. Und ich habe immer Aggression gespürt. Und ich fand das einfach nur schrecklich, dieses Land, obwohl ich es gar nicht kannte. Mhm. Und hatte also wirklich, ich war voll mit Aversion. Woher nimmst du die Gewissheit, dass du wirklich schon einmal gelebt hast, beispielsweise in Kuba? Ich war bei jemandem, der Reinkarnation betreibt. Ach so, solche Rückführungen betreibt. Ja, und genau. Da kam das bei raus. Ja. Hannelore, Mensch, wir könnten eine ganze Stunde reden, wir beiden miteinander. Aber ich bin ja ganz beruhigt, dass du mit dir so einen Frieden geschlossen hast, mit all dem, was dich umgibt und du damit umgehen kannst. So einen Eindruck habe ich schon. Doch, also das bin ich und ich weiß, dass ich überwiegend helfen kann dadurch. Ja. Sei es jetzt auch durch eben Eingebungen, auch wenn es Tieren schlecht geht, es müssen nicht immer Menschen sein. Mhm. Und da helfen kann, das ist schon für mich in Ordnung. Ja. Und ich mache eben nichts gegen Entgelt in dem Sinne. Ich könnte na klar versuchen, da irgendwo Kapital rauszuschlagen. Aber ich sehe es, wie du sagtest, als Gabe. Als Geschenk letztendlich. Ja. Als Geschenk. Ja. Liebe Hannelore, es war sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, das wünsche ich dir auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht, übersinnliche Erlebnisse. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die solche Erlebnisse schon einmal hatten, die man mit Vernunft, mit Ratio wirklich nicht erklären kann, mit Logik. Aus diesen großen Bereichen der Übersinnlichkeit, Spuk, Telepathie, Hellsehen, Geistererscheinungen, Vorahnungen, was es alles so gibt. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns kostenfrei oder ihr mailt uns domian@wdr.de und bitte, bitte, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer sofort mit in die Mail reinzuschreiben. So, ich bin verbunden mit Christine und Christine ist 48. Guten Morgen, Christine. Ja, guten Morgen. Christine, schön, dass du da bist, auch ja, zu unserem Thema. Ich bin total aufgeregt. Macht gar nichts. Weil die Leitung eben zweimal zusammengebrochen ist, aber jetzt hat es ja geklappt. Jetzt klingt es sehr gut. Ja, also ich habe mal meinen Körper verlassen. Du hast deinen Körper verlassen? Das heißt in einem Nahtoderlebnis? Nein, also gewollt. Gewollt? Ja. Erzähl. Und zwar, ich habe ein Teleskop und gucke Sterne. Ja. Und im November ist immer so eine, kommen die Perseiden oder wir kommen an den Perseiden vorbei. Was ist und dann ist ein toller Sternschnuppenregen. Was ist Perseiden? Das ist ein so eine Art Kometenschweif. Ah. Also dann kommen ganz viele Sternschnuppen. Mhm. Das gibt es auch im Sommer immer so um 10. August rum. Mhm. Aber im November ist ja immer schlechtes Wetter. Ja. Und da kann man das immer nicht sehen. Ja. Und es war wieder so und ich lag im Bett und habe mich geärgert. Und da habe ich gedacht, so jetzt, weil ich schon mal davon gehört hatte, dass es Menschen gibt, die ihren Körper verlassen können, wenn sie wollen. Mhm. Und dann habe ich einfach autogenes Training gemacht und habe gesagt, so, und jetzt gehe ich einfach raus. Und es hat geklappt. Ich bin aus dem Fenster raus, bin durch die Wolkendecke und habe dann die ganzen Sternschnuppen gesehen am Himmel. Das heißt, hast du denn deinen irdischen Körper gesehen, wie der sich, gab es eine Art Astralkörper oder sowas Nebulöses oder wie kannst du dich beschreiben als nicht irdisch? Also ich war eigentlich einfach nur so ein Hauch. Und sah dieser Hauch so ähnlich aus wie dein irdischer Körper? Gar nicht, nee. Nein. Also ich hatte gar kein Gefühl, was das jetzt war. Also ich wusste nur, ich existiere irgendwie, aber ich bin ganz leicht und es gibt nichts, was mich irgendwie aufhält und ich fühlte auch nichts. Wie weit bist du dann gegangen nach oben? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube ziemlich weit. Weil ich war irgendwie so mittendrin. Das sauste alles so um mich rum und ja, es war wie, als wenn ich mitten im Feuerwerk stehe. Nun könnte der kritische Zuhörer sagen, die Christine hat sich so sehr viel mit dem Kosmos beschäftigt und mit all diesen Dingen, die hat sich das so intensiv vorgestellt, dass sie sich das eigentlich eingebildet hat, ganz klar. Genau, das habe ich, nachdem ich dann zurückgegangen war, und das war ein ganz komisches Erlebnis auch, ich sah mich dann plötzlich im Bett liegen, aber ich habe, das war völlig unwichtig, der Körper für mich irgendwie, und habe nur gedacht, so, jetzt gehst du zurück. Und das war, als wenn man so mir von den Füßen an ein nasses, schweres Handtuch auf die Füße legt und so langsam, als wenn ich mich so als Geist wieder hinlege und ich bin dann wieder drin. War das ein gutes Gefühl, wieder in dem Körper zu sein? Ja, ich war irgendwie froh, weil ich hatte gehört, wenn man gestört wird bei dieser Aktion, dann kann man eventuell nicht zurück. Oh, und wo würde man dann bleiben? Ja, das weiß ich nicht. Also, und da war ich etwas erleichtert. Aber nochmal, kann es nicht sein, wirklich, dass du dir das so intensiv vorgestellt hast, dass es alles nur in deinem Kopf stattgefunden hat? Ja, das habe ich auch dann hinterher gedacht. Und aus dem Grunde habe ich es dann nochmal versucht. Und zwar war mein Mann im Iran bei seinen Eltern und ich bin da noch nie gewesen und ich wusste auch nicht, wie das aussieht, hatte keine Fotos und gar nichts gesehen. Und dann bin ich dahin. Ach. Und dann stand ich da bei ihm vorm Bett, er hat geschlafen. Und ich, als er wiederkam, habe ich ihm genau aufgeschrieben, wie das da aussieht und er hat gesagt, das stimmt alles. Jetzt wird's gruselig. Ja, allerdings. Jetzt wird's gruselig. Du warst noch nie dort gewesen. Nein. Und du hast ihm genau beschrieben, so sah das Zimmer aus und da stand ein Tisch und eine Lampe oder irgend sowas. Genau, ich wusste, welche Farbe die Vorhänge haben und alles. Das ist ja verrückt. Ach, jetzt ist die Leitung weg. Mensch, wo es gerade spannend wird. Ich will die Christine nochmal haben. Ich habe noch viele Dinge zu besprechen mit Christine. Das ist ja sensationell. Christine mit der schlechten Leitung. Oder es war ihr Körper, der irgendwie dazwischen gefunkt hat, oder ihr Geist, der das nicht will, dass das erzählt werden soll, ich weiß es nicht. Hier ist Caroline. Caroline ist 47. Guten Morgen, Caroline. Hallo. Ja, hallo Caroline. Ja. Ja, übersinnliche Erlebnisse. Ja, also als ich jetzt die Hannelore gehört habe, sind mir auch einige Dinge eingefallen, die ich schon ähnlich erlebt habe. Ja. Aber soll du ich hast, mal erzählen? Ja, und wegen also dieser Dinge hattest du auch angerufen. Nee, ich habe eigentlich wegen einem Foto. Dann erzähl erstmal von dem Foto, weswegen du angerufen hast. Ja, mit dem Foto, es war so, also es war der 22. Geburtstag meiner Tochter. Ja. Und sie hat sich eine Kamera gewünscht, die haben wir dann zusammen gekauft und sind dann in die S-Bahn gestiegen, weil wir noch essen gehen wollten zusammen. Mhm. Und in der S-Bahn hat sie dann die Kamera ausgepackt, Batterie reingelegt und so ein bisschen fotografiert und hat da so Bäume fotografiert und so, also nichts Besonderes. Und plötzlich sagt sie, oh, ist ja gruselig und ich konnte das Foto gar nicht so genau sehen auf dieser kleinen Digitalkamera, aber die, da saß noch eine fremde Frau und die hat es auch gesehen, die sagt auch, ja, ist ja unheimlich. Da war dann eine Gestalt drauf zu sehen, die, also wir standen in einem S-Bahnhof und die war, da stand niemand, aber auf dem Foto eine Gestalt zu sehen. Caroline, ich höre gerade aus meiner Regie, dass wir ein Foto vorliegen haben, dass du uns das geschickt hast. Ja. Das kann ich jetzt hier auf meinem Studiomonitor gar nicht so richtig sehen. Also was sieht man auf diesem Foto? Schade. Nee, also man sieht ein Stück vom S-Bahnhof und da ist so ein Geländer, es geht eine Treppe runter und hinter diesem Geländer, oder man kann es nicht so richtig erkennen, es ist so wie eine durchscheinende Gestalt. Also man sieht kein Gesicht, aber man sieht ganz klar so einen Körper. Ja, so die groben Umrisse kann ich auch erkennen jetzt hier auf dem. Ja? Ja. Also kann das keine Spiegelung sein? Ja, das haben wir auch gedacht, aber da war ja niemand, der sich da hätte irgendwo spiegeln können. Mhm. Also... Und ja, und eigentlich erst zu Hause, so richtig, als ich mir das Foto dann größer angeguckt habe, dann, es war total faszinierend. Ich musste mir das stundenlang angucken, weil also eigentlich glaube ich ja nicht an so Geisterfotos und so, aber es war unheimlich. Und dann fiel mir auch eine Geschichte ein, dass ein Jahr vorher auf diesem S-Bahnhof ist ein Paar ums Leben gekommen, weil die haben sich da so gerangelt auf dem Bahnsteig und sind dann beide vor die Bahn gefallen, als der Zug einfuhr. Das wollte ich gerade fragen, ob es irgendeine Idee gibt, einen Zusammenhang, wer was das sein könnte. Das wäre, ja, das wäre fiel eine Erklärung. Das fiel mir nur dabei dann ein, ja. Weil das auch schon eine unheimliche Geschichte war im Zusammenhang mit diesem gleichen S-Bahnhof. Mhm. Das hört man sehr oft oder liest das auch oft, dass Leute Fotos machen und darauf irgendwelche Dinge sind, die man sich nicht erklären kann. Wenn sich das dann Fachleute angucken, dann gibt es meistens doch eine Erklärung. Aber ich glaube, so eine ganz kleine Promillzahl bleibt übrig, die man nicht erklären kann, wo man wirklich dann vor Rätseln steht. Hat dich das wirklich gegruselt dann, als du das gesehen hast? Nee, ich glaube, ich bin nicht so leicht zu gruseln, aber schon, ich fand es irgendwie total faszinierend, irritierend, weiß nicht. Mhm. Hat denn deine Tochter noch irgendwo nochmal Fotos gemacht? Die hat mir mal erzählt, aber ich habe es nicht gesehen. Sie hat sie, ich glaube in Australien war das, hat sie einen Baum fotografiert und da war irgendwie ganz deutlich ein Gesicht zu sehen dann. Irgendwie, aber das habe ich selbst nicht gesehen. Ja. Ja, und die Kamera ist jetzt leider gestohlen worden. Oh je, oh je. Ja. Die Kamera... Ja. Die hat Kamera, sie nicht mal ein Jahr lang gehabt. Ja, die Kamera, die ins Jenseits vielleicht gucken kann. Ach ja. Ist das, ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, lass uns einfach mal so stehen. Man kann das nicht, ne, man kann es nicht erklären, was es ist. Es kann etwas Gruseliges sein. Vielleicht kann man es auch erklären, vielleicht kann man es auch nicht erklären. Mhm. Du wolltest gerade am Anfang noch sagen, dass du selbst auch noch so Erlebnisse hattest wie Hannelore? Ja, so, also zum Beispiel, also das Gravierendste war 1983, ich war 18, rief mein Bruder an und sagte, also ich war schon ausgezogen und sagt, du musst mal vorbeikommen, Mutti geht's schlecht. Und ich hatte mich mit meinem Freund damals richtig doll gestritten, aber irgendwie hatte ich so ein komisches Gefühl und ich bin zu ihm hingefahren und habe gesagt, du musst unbedingt mitkommen, ich will da nicht alleine hin irgendwie. Und dann bin ich also hingefahren zu der Wohnung meiner Mutter und sie war gestorben. Mhm. Ja, also und das war also richtig krass. Und dann ich glaube ja auch gerade bei sehr nahen Menschen, das hat man so oft schon gehört und ich glaube auch, dass es das gibt. Und unter gewissen Umständen, dass es irgendwie eine Dimension oder eine Sphäre gibt, die eine Verbindung über die eine Verbindung dann läuft, von dem Sterbenden zu vielleicht einem ganz engen Angehörigen. Ja. Dass man das irgendwie merkt oder irgendwie spürt. Da muss was dran sein. Das hat man. Gedanke oder so. Ja, genau. Ich habe dann auch als Kind manchmal, ich war ein kleines Kind, 5 oder 6, habe ich so gedacht, an eine Person gedacht, so ganz kurz. Mhm. Und dann hat ein paar Stunden später oder einen Tag später hat meine Oma gesagt, die ist gestern gestorben. Mhm. Und in dem Moment habe ich an die ganz intensiv, ganz plötzlich gedacht, wie so ein Blitz. Also, und sowas mir auch öfter passiert auch, dass ich geträumt hat, jemand hat ein Kind geboren und dann hat er das auch geboren in der Nacht, also oder so, ja. Aber das ist bei dir nicht so geballt und so heftig wie bei der Hannelore. Und jetzt ist es, ich fand es auch, als ich jünger war, intensiver irgendwie. Es ist weniger geworden. Caroline, danke dir auch für deinen Anruf und für deine Geschichte. Alles Gute wünsche ich dir. Ebenfalls. Dankeschön, ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Tom und Tom ist 41. Hallo Tom. Hallo Domian, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist, Tom. Ich habe angerufen, weil ich Ghost Hunter bin. Du bist Ghost Hunter? Ganz genau. Ghost Hunter aus Wuppertal. Du bist ein Geisterjäger. Oder auch so. Ich habe einmal mal hier in der Sendung mit einer Geisterjägerin gesprochen. Das fand ich auch sehr interessant. Erzähl du doch mal, was du machst. Also ich habe vor kurzem habe ich mit meiner Lebensgefährtin zusammen ein eigenes Team gegründet und wenn hilfesuchende Personen sich bei uns melden, dann versuchen wir bei denen vor Ort den Phänomenen auf den Grund zu gehen. Du hast ein eigenes was gebildet? Ein eigenes Ghost Hunter Team. Ein Ghost Hunter Team. Genau. Wie viele Leute sind außer deiner Freundin und dir jetzt da dabei? Also wir sind mittlerweile 4 Personen. 4 Personen? Wir sind allerdings schon vorher mal in einem anderen Team tätig gewesen. Warum macht man sowas? Aus Interesse am Paranormalen und Menschen einfach versuchen zu helfen. Ja, dann kann, also wenn ich jetzt beispielsweise zu Hause bei mir das Gefühl habe, da stimmt irgendwas nicht, da ist ein Poltergeist oder klopft irgendwas oder ein unerklärliches Phänomen, kann ich bei dir anrufen, dann sagst du, okay, wir kommen mal durch, ich komme mal vorbei. Ja, ganz genau. Wir führen erstmal telefonisch ein Vorgespräch, um zu klären oder überhaupt mal den Sachverhalt zu klären, was da eigentlich los sein könnte. Wenn sie Fotos gemacht hat, schickt sie uns die zu. Und dann fahren wir da zu einem persönlichen Gespräch hin, beziehungsweise rücken auch mit unserem Team an, um die ganzen Vorfälle zu untersuchen. Wie viele Fälle hattest du bisher schon unter der Lupe? Das müssten so um die, ich weiß jetzt nicht, 15 bis 20. So viele schon. Erzähl uns mal einen besonders komplizierten Fall, oder der dich beeindruckt hat. Einen sehr interessanten Fall hatten wir zuletzt auf der Burg Frankenstein, unten bei Darmstadt. Da gibt es eine Burg Frankenstein? Ja, es gibt bei Darmstadt eine Burg Frankenstein. Klingt ja schon gut. Ist auch berühmt geworden durch den Roman von Mary Shelley über Frankenstein. Ah. Wir waren da gewesen, um halt gewissen Phänomenen auf die Spur zu kommen. Und waren auch in einem Waldstück gewesen, einfach mal um zu gucken, was da so los ist. Und man hatte da ein sehr beklemmendes Gefühl bekommen, dass da doch sehr viel ist. Wir hatten auch ein Medium dabei, was zum Beispiel erzählt hat, dass dort in dem Wald 40 Seelen begraben sein sollen. Seelen begraben? Ja, also Geisterseelen, dass welche zu Tode gekommen sein sollen. Ja. Und ich persönlich hatte auch das Gefühl gehabt, dass sich welche quasi so an mich dran geheftet haben. Wegen welcher Phänomene hatte man euch denn dahin gerufen? Ja, das war eine Anfrage gewesen von uns, weil diese Burg an sich sehr interessant ist und halt über die Geschichte von Konrad Dippel und so weiter, dieser Alchemist, dass er halt dort seine Experimente gemacht haben sollte. Mhm. Das konnten wir jetzt nicht nachweisen, aber es war sehr interessant gewesen. Ja, so jetzt hat man die Vermutung, da sind unglückliche Seelen, ja, irgendwo in diesem Wald. Wir konnten zum Beispiel herausfinden, dass eine gewisse Annemarie dort im Turm gelebt hat, die sich dort auch zu Tode gestürzt hat. Mhm. Gut, jetzt kann man ja sagen, da ist wirklich viel Leid vielleicht passiert. Ja. Hat dich etwas in dem Sinne beeindruckt, dass du sagst, da kann wirklich was Übersinnliches dran sein? Also wir haben Tonaufnahmen aufgenommen, die ganz eindeutig Reaktionen auf Fragen von uns gewesen sind. Wir haben einmal eine Frage gestellt, da kam dann als Reaktion ein Begriff wie, wie heißt es jetzt noch? Fällt dir vielleicht gleich wieder ein. Das habt ihr da in dem Wald gemacht, nicht in der Burg. Nee, das hatten wir dann in der Burg gemacht. In der Burg selbst. Das war separat gewesen. Also Resümee? Also das Resümee war gewesen, dass wir einfach sagen können, die Möglichkeit besteht, dass auf der Burg Frankenstein Paranormales vorherrscht. Ja. Bei den Fällen, 15 ungefähr, hast du gerade genannt. Ja. Wie viel haben sich in deiner Luft aufgelöst und es kam eine klare Erklärung dabei raus? Bei der überwiegenden Anzahl. Der überwiegenden Anzahl. Also wir fahren ja grundsätzlich zu Leuten raus, um zu gucken, ob jetzt wirklich was dran ist. Also wir fahren jetzt nicht zu Klienten raus, um unbedingt Spuk zu beweisen. Mhm. Uns geht es in erster Linie darum, den Leuten zu helfen. Und wenn wir eine rationale Erklärung finden, dann ist es auch wunderbar. Was qualifiziert euch denn dazu, so etwas zu machen? Wir, zum Beispiel Markus, der bei uns im Team ist studierter Mediziner. Na gut. Jeder von uns hat jetzt sich für Paranormales interessiert. Ja. Seit Kindheit an. Was bist du von Hause aus? Was machst du beruflich? Ich bin Rechtsanwaltsfachangestellter. Ah ja. Also auch ein sehr rational denkender Mensch. Durchaus, kann man so sagen, ja. Meine Lebensgefährtin ist Bürokauffrau und wir arbeiten auch sehr eng mit einem befreundeten Psychologen zusammen. Gut, aber das heißt ja, ihr habt euch diese Materie dann doch irgendwie selbst angeeignet. Ja, ich interessiere mich persönlich seit dem 10.11. Lebensjahr für Paranormales. Mhm. Es gibt ja eine, das habe ich ja in dieser Sendung auch schon öfters erzählt, es gibt ja eine Universität in Köln, die Parapsychologie auch anbietet. Und meinst du Freiburg? Genau, wo es auch einen Lehrstuhl gibt, ja. Die dann ganz akribisch und wissenschaftlich an diese Dinge herangehen und eben auch ganz vieles auflösen und eine rationale Erklärung dann präsentieren können. Aber es bleiben halt auch da immer wieder doch noch Fragen offen. Ja, sicher. Also die Universität in Freiburg, wo Luca Du zum Beispiel arbeitet, das ist der, gehen halt sehr wissenschaftlich auch vor. Mhm. Jetzt hast du die Sache mit der Burg Frankenstein erzählt. Hast du noch einen Fall, von dem du sagst, ja, da ist was dran? Also wir hatten mal einen Fall in Bochum gehabt. bei einer jungen Frau, wo zum Beispiel während der Untersuchung es vorgekommen ist, dass alle männlichen Anwesenden das Gefühl hatten, als hätte man ihnen unter der Nase eine Tüte mit frisch gemachten Erdnussflips aufgemacht. Aber nur die anwesenden Männer. So war das, wenn als ihr da wart? Als wir da waren, ja. Man hatte plötzlich den Geruch von richtig eine frisch aufgemachte Tüte Erdnussflips, als ob die unter der Nase gehalten worden wäre. Und warum hatte diese Frau euch geholt? Sie hatte selber eigene Phänomene, wie einen älteren Mann, der da rumlaufen sollte. Ihre Tochter hat berichtet von einem Mädchen, das da sein sollte und mit dem Mädchen auch spielt und so weiter. So, jetzt sitzt ihr da und plötzlich riecht ihr Erdnussflips. Es war schon sehr interessant. Und was ist dann weiter passiert? Wir hatten dann auch ein damals befreundetes Medium mit im Team gehabt. In dem alten Team waren wir da gewesen. Und der hatte halt festgestellt, dass in der Tat ein Mädchen da gewesen, ein Geistermädchen da wäre. Mit Erdnussflips? Die auf Erdnussflips steht. Aber weißt du, wenn ihr mit einem Medium dahin geht, dann heißt das da schon... Team gewesen, muss ich dazu sagen. Achso, ich wollte gerade sagen, damit seid ihr ja nicht neutral. Ein Medium sagt ja per se, ja, sowas gibt es und ich lege jetzt mal los und dann habe ich den Kontakt. Ja, wobei ich sagen muss, ich bin auch da immer skeptisch, auch was Mediums angeht. Ja, was ist jetzt so deine ganz persönliche Auffassung zu diesen gesamten Phänomenen? Also zu den gesamten Phänomenen und dem ganzen Bereich Paranormales kann ich einfach nur sagen, dass ich aufgrund meiner eigenen Erlebnisse, die ich in meiner Kindheit hatte, auch später noch zusammen mit meiner Lebensgefährtin und den ganzen Eindrücken von den Untersuchungen, ich schon der Meinung bin, dass es da was gibt und dass auch Paranormales existiert. Was hast du denn persönlich Besonderes erlebt? Ich habe zum Beispiel vor etwa 8 Jahren zusammen mit meiner Lebensgefährtin erlebt, dass wir nachts im Bett lagen, wir haben unter einem Speicher geschlafen, alleinstehendes Haus, und man hatte plötzlich das Gefühl, als ob oben einen Meter über uns jemand mitten in der Nacht, während deine Sendung lief, schwere Eichenmöbel über den Dielenboden geschoben hat. Der Klassiker. Ja. Und es ist definitiv so gewesen, es konnte keiner auf dem Speicher sein, weil wir sie auch sehen konnten, anhand dessen, dass wir in der Wohnungstür Glasscheiben haben, ob jemand im Hausflur hoch oder runter geht. Und das Haus steht auch alleine. Ja. Es können auch keine Tiere gewesen sein, die irgendwie Schargeräusche gemacht haben. Also das ist so richtig, als ob jemand so einen schweren Eichenschrank über den Dielenboden schiebt. Das ist ja wirklich eine sehr gruselige Situation. Man liegt dann im Bett in so einem Haus, ja, und plötzlich hört man so etwas oben und es gibt keine Erklärung. Was macht man denn? Was habt ihr da gemacht? Wir haben uns erschreckend angeschaut und wir konnten im Grunde gar nichts sagen. Aber es ist ja nicht das Einzige, was passiert ist. Meine Lebensgefährtin hat zum Beispiel Tage später eine Art Nebelkugel im Flur gesehen, wo? Die da gebildet hatte. Eine Nebelkugel? Ja, es sah wie so ein Nebel aus. Es war aber nicht der angebrannte... Nein, das war auch mitten in der Nacht gewesen. Nein, aber nochmal zu der Nacht. Ich sehe euch da liegen, vielleicht ja, zitternd oder irgendwie geschockt. Geschockt eher. Ja, was macht man dann? Steht man dann auf, beherzt, nimmt sich die Taschenlampe und geht hoch oder was macht man? Nee, wir haben nur beobachtet, ob jetzt jemand vom Speicher runterkommt oder nicht. Achso, ihr Schisser, ihr seid dann im Bett geblieben und habt abgewacht. Ja, das war noch weit, weit bevor wir überhaupt Ghost Hunter geworden sind. Mittlerweile gehen wir anders damit um. Ja, was würdet ihr heute machen, wenn ihr das hören würdet? Wir würden hochgehen. Es ist ja auch so, wenn wir auf einer Untersuchung sind und es passiert irgendetwas, ja, dann versuchen wir dem sofort nachzugehen. Oder versuchen, noch mehr Phänomene hervorzurufen. Wobei, da muss man ja schon wirklich sehr mutig sein, ne? Dass man dann auf den Speicher geht, die Tür aufmacht und da reinguckt. Ja, aber anders kann man es ja nicht feststellen. Wahrscheinlich wird man dann aber auch überhaupt gar nichts sehen und in dem Moment wird es stumm sein. Ja, das ist der berühmte Vorführeffekt. Ja, genau. Das ist es ja dann. Aber es ist einfach ein sehr interessantes Hobby und es macht einfach Spaß, mit dem neuen Team jetzt auch unterwegs zu sein. Was fasziniert dich denn da so dran? Die Suche nach dem Unbekannten und auch halt, wie ich eben schon sagte, in erster Linie zu schauen und jemandem zu helfen, der mit einem Problem an einen herantritt. Was glaubst du denn, woher diese Phänomene kommen? Ich denke, das sind Seelen bzw. halt Geister, die zurückgeblieben sind und nicht ins Jenseits hinübergegangen sind, beziehungsweise auch manchmal Verwandte, die schauen wollen, wie es den zurückgelassenen Lieben geht. Vielleicht hat es aber auch ganz andere Erklärungen. Gar nicht mal naturwissenschaftliche. Vielleicht gibt es auch noch einen ganz anderen Erklärungsstrang, der mit Jenseits und Seelen gar nichts zu tun hat. Vielleicht sind da Kräfte aus einer anderen Dimension am Werk, die wir einfach nicht kapieren. Ja, es gibt überführte Dimension oder ja. Also, aber du glaubst an eine Jenseitigkeit, so im klassischen Sinne, wie wir Menschen uns das vorstellen, wo die Seelen einkehren, wenn die Menschen gestorben sind. Ja, und irgendwann wiedergeboren werden. Ach so, das glaubst du auch? Ja. Warum glaubst du das? Weil ich einfach denke, dass jetzt nicht das alles gewesen sein kann mit dem Tod und dann irgendwo hingehen in ein Paradies und so weiter. Ach so, du willst noch ein bisschen was erleben. Paradies ist dann zu langweilig. Ja, sicher zu langweilig. Und was sagst du Leuten, die sagen, die ganz atheistisch da rangehen und sagen, das ist alles Quatsch, wenn der Stecker rausgezogen wird, das war's dann, Schluss, aus die Maus. Ja, den versuche ich anhand der Ergebnisse, die wir erzielt haben und unsere eigenen Erlebnisse zu erzählen, beziehungsweise versuchen zu überzeugen, dass ich vielleicht auch die Möglichkeit in Betracht ziehe, dass es wirklich doch was mehr gibt. Mhm. Nur wenn jemand sich wirklich seine eigene Meinung manifestiert hat bei sich, denen ist es schwer zu überzeugen, dass es wirklich Sinn auf eine andere Meinung geben kann. Schlussfrage an dich, was nehmt ihr Geld dafür? Nein, nein. Absolut nicht. Das ist eine reine Freundschaftsgeste dann. Ja, das ist etwas, was mich sehr oft gefragt wird. Also mich fragen sehr oft Klienten, was kostet das uns? Ja. Ich sage grundsätzlich, wir nehmen kein Honorar dafür. Ja. Weil es ein reines Hobby auch von uns ist. Verstehe. Und wir wollen nicht uns, ich sage jetzt mal, am Leid der anderen Menschen bereichern. Ja. Keinesfalls. Tom, sehr interessant, das, was du erzählt hast. Ja. Danke dir vielmals und viel Spaß und viel Erfolg bei eurer Ghost Hunter Arbeit. Danke. Alles Gute. Danke, tschüss. Ciao. Ich warte ja immer noch auf Caroline. Irgendwie scheint da mit der Leitung was nicht zu stimmen, sonst wäre sie schon längst hier. Hier ist David. David, 40. Hallo David. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Übersinnliche Erlebnisse. Ja, passt nicht so ganz zum Thema, sagte deine Redaktion, aber es geht darum, ich bin Kartenleger, also ich kann Karten legen. Passt zum Thema. Passt zum Thema. Ja, sage ich natürlich, okay. Klar. Ja gut, ich hatte da noch einen anderen Hintergrund, aber den lasse ich weg, das haben wir so ausgemacht, ist auch okay, weil ich möchte gerne über diese Gabe reden, denn ich bin da sehr glücklich drüber, dass ich das kann, denn ich wollte es unbedingt, ich habe mir das also erarbeitet. Kann man das erarbeiten oder muss man da irgendwie so eine... Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Du musst ja die Bedeutungen auch kennen. Du musst ja wissen, worum es überhaupt geht. Ja. Also ja, kann man das richtig wie ein Lehrberuf lernen, das Kartenlegen? Die Karte bedeutet das, die bedeutet das und so kann man es dann interpretieren. Ja, natürlich. Aber das ist natürlich nur der Anfang, also die Spitze vom Eisberg. Denn du machst natürlich deine Erfahrungen über die Jahre und wie auch immer. Du hast irgendwann bekommst du dann deine eigenen... Ja, ich sag mal, deine eigenen Deutungen, beziehungsweise du weißt, was es bedeutet, wenn zum Beispiel eine andere Karte ins Bild trifft und dann wieder alles umwirft, was normalerweise in eine Richtung gehen würde. Aber es hat schon was mit in gewisser Weise mit Übersinnlichkeit zu tun. Ja, und das ist genau der Punkt, sag ich mal. Du kannst natürlich stupide dann diese Bedeutungen lernen, aber da kommst du ja nicht weit mit. Ja. Dann, sag ich mal, würdest du ja natürlich, du legst ein Kartenbild aus, was die meisten auch so machen. Dann hast du ein Kartenbild, guckst wahrscheinlich noch im Buch nach und sagst dann, ja, das bedeutet das und das bedeutet das. Bei mir ist das ein Schritt weiter, es fließt. Das heißt, ich habe die Bedeutungen der Karten, ich weiß auch, welche Reihenfolge welche Reihenfolge jetzt in den Zeiten gesetzt wird und weiß natürlich auch, was es bedeutet, wenn eine Karte darin stört. Also dann muss man das Ganze wieder anders sehen. Machst du das beruflich? Nein, nee. Nein. Ich mache das 25 Jahre. Ja. Habe das damals mit 15 Jahren angefangen, für mich privat, weil ich das faszinierend fand. Ich wollte das unbedingt gerne können. Ja. Darf ich dich was bitten, David? Ja. Ja. Hast du die Karten parat? Ich habe das gemacht, ja, beziehungsweise ich habe die schon parat gelegt, weil die Kollegen sagten das. Die wussten das dann gar nicht, aber das ist die Idee kommt mir gerade, wenn wir beide schon miteinander reden, würde ich dich bitten, für mich jetzt mal die Karten zu legen. Möchtest du eine spezielle Frage beantwortet haben oder möchtest du einen allgemeinen Überblick haben, so über deine Situation? Ja. Möchtest du das haben? Ja, einen allgemeinen Überblick bitte. Ja, ich sag dir nur gleich, wenn ich... Also ich sage Positives wie Negatives, nehme natürlich Rücksicht darauf, du bist eine öffentliche Person. Ja. Weil es gibt ja bestimmte Dinge, die möchte man bestimmt jetzt nicht über den Fernseher breitratschen. Ja, wobei, ich gebe dir mal grünes Licht. Du, was du da siehst, darfst du alles sagen. Okay. Keine Geheimnisse vor meinen Fans. Du sagst das mit so einem gewissen Unterton. Nein. Leg mal los. Okay, ich mische bereits. Was ich von dir brauche, ist bitte dein Stop, sodass ich weiß, dass ich da mit dem Mischen aufhören kann. Genau, so muss man das machen. Du bist dabei jetzt, ne? Ich bin dabei, ich mische. Stopp. Okay. Jetzt kommt dann machen wir das im Schnellverfahren, weil normalerweise, sag ich mal, dauert das ja alles so ein... Das dauert so seine Zeit, aber wir haben ja keine Sendezeit, deswegen mache ich das ein bisschen schneller. 3, 4, 5. Ich mache mal einen kurzen Hinweis für die Zuschauer. Wir sind nicht bei Astro TV. Wir sind nicht bei Astro TV. Ja, das war auch das, worüber ich anrufen sollte, worüber ich eigentlich auch sprechen wollte, weil was ich da manchmal so sehe, das finde ich unverantwortlich, aber sehr gut. Da sagten mir die Kollegen oder deine Redaktion, ich sollte da bitte nichts zu sagen. Doch, hier darf man alles sagen. Ja, aber okay. Die Kollegen wollten sich ja mehr, dass du über die Kartenlegerei sprichst und das ist ja auch interessanter. Okay. So, du bist da. Ich lege gerade auf, dauert einen Moment. Ja. Damit ich so erstmal den groben Überblick von dir habe. Mhm. Du bist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Das heißt, du bist generell schon mal ein Mensch, der nicht gerne über sich etwas preisgibt. Och, würde ich nicht so sagen, aber egal. Okay. Was ich hier aktuell liegen habe, Moment, also wie gesagt, ist jetzt ein Schnellverfahren. Mhm. Also sag alles. Ja. Auch das Unangenehme. Auch das Unangenehme? Bitte, alles raus. Okay. In Zukunft steht bei dir auch vor, du hast die Gedanken, du möchtest also auch gerne umziehen. Ist das richtig? Ich sag jetzt erstmal gar nichts, okay? Okay, was ich hier in deiner Zukunft liegen habe, ist, dass aufgrund eines gewissen Ärgers, dass ein Umzug geplant ist. Das ist jetzt, das ist in naher Zukunft. Das heißt, eigentlich auch schon beschlossene Sache. Das wäre ein Fehler. Du sollst bitte nicht umziehen, sondern warte erst noch einmal ab. Gut, ich schreibe mir das mal auf. Der Stichwort Umzug, sage ich dir gleich was zu. Ja. Ja. So, dann habe ich, ja, da muss ich aufpassen, weil das ist etwas, finde ich sehr privat. Das hat mit, ich sag mal, mit Partnerschaft zu tun. Sag es bitte. Alles auf den Tisch. Okay. Wir haben keine Scham. Ich habe hier einen partnerschaftlichen Fehltritt liegen. Ja. Das heißt, sag ich mal, dass da wohl irgendwo eine Avance war, beziehungsweise, ja, darf ich Affäre sagen oder sonstiges? Ja. Handelt es sich um meine Frau? Nein, um einen Mann. Mein Mann, ja. Ja, es handelt sich um einen Mann und das ist allerdings nicht so verlaufen, wie du es gerne gehabt hättest und eigentlich, ich sag mal, du hast dir mehr davon versprochen, aber... Kannst du sehen, wie lange das zurückliegt? Es muss zurückliegen, denn ich sag mal, es beschäftigt sich sehr in deinen Gedanken. Du bist dadurch verletzt worden, weil du hattest, wie gesagt, mehr dir davon erhofft, dass da mehr halt... Du kannst nicht sagen, ob das ein Jahr oder 2 Jahre oder 5 Jahre zurückliegt. So nicht, aber ich sag mal, 5 Jahre sind es nicht. Das ist relativ aktuell, weil es beschäftigt dich aktuell. Okay, nein. Dann haben wir Umzug. Ich sehe auch jetzt. Da haben wir jetzt Umzug und Affäre. Das sind zwei Aspekte. Siehst du noch etwas? Ja, natürlich. Also wie gesagt, lassen wir eben ganz kurz gucken. Ich muss erst einmal, wo haben wir die? Das ist in Ordnung. Also gesundheitlich, wie gesagt, habe ich da jetzt keine Blockaden liegen. Mhm. Bezüglich Thema Liebe, also du bist momentan solo, also beziehungsweise, du bist solo. Was gibt's? Liebäugels, aber es gibt aber jemanden, den habe ich hier bei der Arbeit liegen. Also das heißt, es müsste einer von deinen Kollegen sein, beziehungsweise mit jemandem du zusammenarbeitest oder den du auch von der Arbeit her kennst, mit dem liebäugelst du. Allerdings muss diese Person sich entscheiden und diese Person habe ich da liegen, dass diese Person sich sogar wegen einer Frau noch entscheiden müsste. Also die ist so ein bisschen zweigleisig. Ja. Ist schon eine ganze Menge. Wenn du was ganz Besonderes noch hast, dann sag's und dann würde ich gerne mal dazu Stellung beziehen. Was Gravierendes jetzt in dem Sinne habe ich nicht. Was ich jetzt, wie gesagt, mit diesem Umzug warte da nochmal, weil das könnte eine Fehlentscheidung sein. Ja. Und beruflichen Erfolg habe ich dir, aber du kriegst noch was anderes. Du machst noch in deinem Bereich, in deinem Fernsehbereich, bekommst du etwas Neues. Eine neue Sendung oder irgendetwas, ein neues Konzept ist geplant. Und das wirst du machen, das wird erfolgreich sein. Das war jetzt noch so ein Highlight bei sich sehen. Das hört man ja immer gerne. Gut. So, jetzt fange ich mal vorne an mit dem Umzug. Ja. Umzug steht überhaupt nicht an bei mir. Okay. Überhaupt nicht. Also ich sag's dir wirklich ehrlich. Ja. Das wäre jetzt wirklich absolut an den Haaren herbeigezogen. Affäre, der ich nachhänge, ne, wie du es gerade beschrieben hast, ist auch nicht der Fall. Ehrlich, wirklich. Ganz okay. Ehrlich. Okay. Die beruflichen Sachen hört man gerne, kann ich ja nicht zu sagen. Da hast du jetzt in die Zukunft geschaut. Über die Gesundheit freue ich mich, was du gesagt hast. Ja. Und meine Kollegen hier im Hintergrund kriegen natürlich jetzt schon so ganz große Ohren, was du gerade gesagt hast. Da ist eine Person, ein Mann im Hintergrund bei dir. Und der muss sich zwischen einer Frau und einem Mann und dir entscheiden. Nee, ist auch nicht der Fall. Ach. Ist wirklich nicht der Fall. Wirklich nicht. Das finde ich aber merkwürdig. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich habe da. Ich glaub dir das. Ja, wirklich. Ich würde es jetzt auch sagen. Das sind nicht alles keine großen Geheimnisse. Da kann man ja drüber sprechen. Ja, natürlich, klar, deswegen rufe ich an. Aber die Karten können ja auch mal irren. Oder? Hast du das nicht schon auch mal erlebt? Ja gut, ich sag mal, jetzt so am Telefon habe ich das jetzt auch noch nie so in der Kürze der Zeit gemacht. Vielleicht aber das Prinzip bleibt das gleiche. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen Stress jetzt für dich gewesen, so in aller Öffentlichkeit, am Fernsehen, im Radio und live hier das zu machen. Ja okay, ich meine, es ging eigentlich. Aber was ich jetzt zu diesem Umzug noch sagen möchte, es liegt in der Zukunft. Das heißt, es hat also jetzt nichts mit deiner gegenwärtigen Situation zu tun. Ach so. Es kann also wirklich sein, dass das in nächster Zukunft auf dich zukommen sollte, dass irgendwie spontan, vielleicht sogar durch diesen neuen Job oder dieses Jobangebot. Ja. Keine Sorge. Aber das solltest du dir dann wirklich in dem Sinne überlegen, falls da irgendwas auf dem Programm stehen würde. Keine Sorge übrigens, ihr Lieben. Ich bleibe hier. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber eine zusätzliche Sendung würde man natürlich nicht abschlagen. Also dann nehme ich das mal mit dem Umzug so als Tipp von dir, als warnenden Tipp mit. Wer weiß, vielleicht kann ich es irgendwann gebrauchen. Ne? Alles so, klar. So können wir es doch machen. Aha. David, gut. Danke für deinen Mut. Also es ist ja auch schon mutig, das dann so spontan hier zu machen. Und ich wollte dich wirklich jetzt hier nicht vorführen, keine Sorge. Wir haben es ehrlich gemacht und nun ist es so, wie es ist. Und vielleicht mit dem Umzug hast du auch recht. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, dann denke ich an dich zurück und denke, Mensch, der David hat mir damals gesagt, pass auf mit dem Umzug und dann lasse ich sein. Ne? Alles klar. So können wir es machen. Lieber David, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast und alles Gute und viel Erfolg wünsche ich dir. Danke dir. Ja, tschüss. Dich auch. Ciao. Tschüss. 1.48 Uhr. Das finde ich immer sehr spannend, wenn Leute mit mir hier so Sachen machen. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Hier ist Wolfgang und Wolfgang ist 59. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, guten Morgen, Domian. Wolfgang. Ich sehe deine Sendung seit vielen Jahren. Ich hätte nie geglaubt, dass ich tatsächlich wirklich mal anrufe. Aber so durch diesen aktuellen Anlass habe ich jetzt das einfach tatsächlich mal gemacht. Ja. Und merke, dass man doch ziemlich aufgeregt ist, wenn man da live auf dem Sender ist. Ja. Es geht um Folgendes. Mein Vater ist vor 2 Jahren mit 88 Jahren verstorben. Ja. Ich selbst beschäftige mich seit meinem 16. Lebensjahr sehr intensiv mit Parapsychologie. Mhm. Und habe auch an Literatur im Grunde alles, was auf dem amerikanischen Sektor oder dem deutschen Sektor ist, gelesen. Mhm. Und habe jetzt in den letzten Jahren, wo mein Vater doch sehr alt wurde, dieses Thema oft mit ihm behandelt und habe gesagt, sag mal Vater, glaubst du, dass es möglich ist, dass du nach deinem Tod in irgendeiner Form dich mir mal ein Zeichen setzt? Das haben ja schon viele versucht. Dass du noch da bist. Ja. Kannst du das, du sollst mir das nicht versprechen, ich weiß ja gar nicht, ob es geht. Ja. Ich habe dran geglaubt, aber ich wusste nie, ob mein Vater das jemals möglich sein würde. Mhm. Nun ist Folgendes passiert. Ich lebe jetzt mit meiner Mutter im Elternhaus und pflege sie und habe das Haus mit 4 Infrarotkameras bestückt und einen Festplattenrekorder, der 24 Stunden Aufnahmen macht. Ach. Unter anderem ist auch eine Kamera im Carport, das immer offene Türen hat, also das frei zugänglich ist, installiert und das ist auch erst seit 4 Monaten der Fall. Ja. Also im Prinzip, sage ich mir, konnte mein Vater auch vorher gar kein Zeichen setzen. Nun ist es folgendermaßen, ich habe an einem Abend, war mit meiner Mutter noch im Wohnzimmer, ein Blick auf meinen Schreibtisch, der dort unten steht, mit dieser Monitoranlage, wo diese vier Kameras die Bilder zeigen. Und habe dann um 23.45 Uhr zufällig vom Fernsehbild abgelenkt durch eine ein weißes Licht auf die auf diesen Monitor geguckt und habe festgestellt, dass im Carport eine liegende weiße Erscheinung von hinten auf das Auto, also man konnte das Fahrzeug erkennen, das Auto. Ja. Am Heck des Fahrzeugs hat sich diese Figur als Figur erkennbar gezeigt. Also eine weiße Figur mit Armen, Beinen und Kopf. Mit menschlichem Umriss. Also mit völlig menschlichem Umriss. Aber so wie man, wie heißt das, diese, wenn man diese Flüge macht, wo die Leute dann frei schweben, diese, weißt du, wie diese, wie nennt man das? Also praktisch, also para. Ich weiß nicht, was du meinst, aber es gibt doch diese Flüge, die, wo das Flugzeug ganz schnell sinkt und die Leute frei schweben im Flugzeug für eine gewisse Zeit. Schwerelosigkeit meinst du? Ja, diese Schwerelosigkeit. Und so, diese Figur kugelte sich, machte verschiedene Figuren, schwebte also wirklich völlig frei für ungefähr anderthalb Minuten und verzog sich dann wieder hinter die Kamera. Da ich das ja nur auf der Festplatte hatte, habe ich eine DVD aufgenommen und die dem Locado geschickt, dem deutschen... An die Universität Freiburg. Ja, genau. Ja. Wir haben erst telefoniert und dann habe ich ihm das geschildert und dann habe ich ihm eine DVD geschickt mit den Aufnahmen. Also nochmal, ich habe es gerade schon mal gesagt, da gibt es einen Lehrstuhl, einen wissenschaftlichen Lehrstuhl, einen Lehrstuhl für Parapsychologie. Ja, richtig. Und an den Leiter hast du es geschickt. Genau. Ja, Locado. Und wir haben dann auch längere Zeit nach der Analyse dieser DVD miteinander telefoniert. Und er sagte mir, dass wir also eindeutig eine von den 2% eingeschickter Aufnahmen, die er nicht erklären kann, die auch nicht manipuliert sind. Und das hat Gewicht, wenn er das sagt. Das hat er gesagt. Nee, also das kann ich auch schriftlich von ihm haben. Ja, ja, ich meine, und das hat wirklich Gewicht, wenn er das sagt. Ich weiß. Ja, ja, deswegen habe ich ihn ja auch angesprochen, weil ich das einfach von diesem von mir anerkannten Fachmann einfach wissen wollte. Das heißt, dieser Fachmann, der sich jetzt schon sein ganzes Leben, glaube ich, mit solchen Dingen beschäftigt, sagt, ich weiß nicht, was das ist. Nein, und das ist eine von 2%, er bekommt ja viele, viele Einsendungen und so weiter zugeschickt und Videos. Und er sagt, es ist definitiv etwas, wo ich mit meiner Annahme durchaus recht hätte und er könnte es nicht widerlegen. So, jetzt ist dein Papa vor 2 Jahren ja schon verstorben. Ja. Und diese Erscheinung ist ja dann viel später nach dem Tod. Weil vorher gar nicht die technischen Möglichkeiten da waren. Warum hast du eigentlich die technischen Möglichkeiten nicht direkt nach dem Tod geschaffen? Weil ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass er auf diese Art und Weise in irgendeiner Weise die Technik nutzen könnte. Na, ich frage auch gerade, warum braucht man überhaupt die Technik, um sich aus dem Jenseits bemerkbar zu machen? Das kann ich nicht erklären. Ich weiß ja auch diese Tonmannstimmenforschung, die ja auf unterschiedliche Weise auch zustande kommen. Mhm. Ich weiß nicht, warum man diese Medien braucht. Hast du denn, das ist jetzt einmal nur passiert? Es ist nur einmal passiert. Ja. Und ich weiß auch, dass es nicht wieder passieren wird. Weil du weißt, das ist das Signal gewesen. Das war das Signal, wie deutest du dieses... versprochen hatte. Ja. Und ich habe es dann bei YouTube eingestellt, in meiner Begeisterung, und wollte andere daran teilhaben lassen. Ja. Hat nach 2 Tagen ist aber wieder runtergenommen, weil ich genau wusste, dass es verkehrt war. Es war nur für mich bestimmt. Wie deutest du dieses Signal? Was sagt, wenn das dein Vater war, was glaubst du, was er dir damit sagen will? Er wollte mir sagen, dass es ihm dort gut geht. Das habe ich durch diese Figürlichkeit und durch das Lebendige. Es war so, als ob er so Luftsprünge macht und sich freut. Es war also eine positive Erscheinung. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das mit diesen Infrarotkameras zu machen? Na, das habe ich gemacht, weil ich das Haus hier sichern wollte. Ach so, das war so ein Zufall. Also ich bin jetzt zu meiner Mutter ins Haus gezogen, um sie zu pflegen. Und hab dann das Haus entsprechend vermeintlich sicherer machen wollen. Ich verstehe. Du hast das gar nicht installiert, um diese Erscheinung sichtbar zu... Nein, natürlich nicht. Also ein Zufall ist das. Ja, das ist ein reiner Zufall. Ja. Ein reiner Zufall. Und ich sage mal, wenn er nicht um 23.30 Uhr und 45 sich da gemeldet hätte, wenn es mitten in der Nacht passiert wäre, um 3 oder 4 Uhr oder so, hätte ich die Aufnahme nicht zurückgespult, um das zu überwachen. Hat diese Uhrzeit... So weit geht bei mir nicht, Hat diese Uhrzeit irgendetwas mit deinem Vater zu tun? Nein. In keiner Weise. Er hat wahrscheinlich nur gedacht, dass ich dann noch wach bin. Mhm. Also wie gesagt, um 3 oder 4 Uhr wäre das für immer vergessen gewesen, weil ich es nie kontrolliert hätte. Ist auch eine irre Geschichte, Wolfgang. Ja. Vor allen Dingen nehme ich es wirklich sehr ernst aufgrund der Expertise der Universität Freiburg. Wirklich. Dann habe ich natürlich, weil ich dauernd im Netz diesbezüglich unterwegs bin, in einer amerikanischen Seite ein Foto gefunden von einem Kellerverlies, wo diese Figur so in dieser weißen Erscheinung, so weißt du, wie John Travolta so diesen Sidestep macht mit dem Arm hoch, genau diese identische Figur war dort im Netz eingestellt. Also im Grunde genommen hätte das auch mein Vater sein können. Also ich danke dir auf jeden Fall sehr für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast, Wolfgang. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, danke, tschüss. Doch. Und hier ist Christa. Christa ist 57. Hallo Christa. Hallo Domian. Was hast du uns noch zu erzählen? Ja, also bei mir hört es einfach nicht auf mit der Spukerei, schon seit 1979. Oh, so lange? Im Haus, ja. Ich habe auch schon mal mit dir darüber geredet, vor Jahren. Und es hört einfach nicht auf. Also ich komme heim, es sind plötzlich alle Schranktüren offen, Schubladen sind offen. Dann denke ich, okay, es waren meine Kinder, die haben irgendwas gesucht. Aber es war niemand in meiner Wohnung. Ich habe extra Wohnung hier im Haus. Ich frage sie natürlich, war jemand unten, hat was gesucht. Ich sage, gucke mich dann entsetzt an, war niemand unten. Oder es klopft an meiner Tür. Ich gehe raus und schaue, ob jemand draußen ist. Es ist niemand draußen. Wenn du das so lange Jahre jetzt schon mitmachst, was war denn das für dich Gruseligste? Also wenn jemand zu mir ins Bett kommt und legt sich neben mich hin. Das ist halt immer wieder, das kommt immer wieder öfter vor, meistens wenn jemand stirbt. Also derjenige, also wenn jemand stirbt, habe ich gerade vor 8 Wochen gehabt, ist ein Freund von mir gestorben. Und das habe ich dann aber erst samstags erfahren und dienstags mittags, genau zu der Zeit, als er verstorben ist, hat sich jemand zu mir ins Bett gelegt und mich an mich gedrückt und mich gekitzelt. Gekitzelt? Ja, der hat es früher immer gemacht, um mich zu ärgern. War ein Sandkastenfreund von mir. Ein Geist mit Humor. Genau, so ist es. Aber es vergeht einem das Lachen doch, oder? Ja, also mir ist es wirklich vergangen, das Lachen. Du hast dann jemanden an dir gespürt. Du lagst auch gerade zu dieser Zeit im Bett zufällig. Ja, mittags, weil ich habe Kopfweh gehabt und habe nachts auch nicht geschlafen gehabt. Wollte mich hinlegen, wollte mich ein bisschen ausruhen. Also du schließt nicht? Nee, und dann dachte ich, oh Gott, das ist jetzt mein Enkelsohn, der Yannick, der kommt jetzt öfters zu mir und guckt nach mir. Ja, und dann dreht man sich doch automatisch direkt um und guckt, wenn da irgendwas ist. Was hast du gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich habe nur dann gespürt, wie dasjenige oder das Gefühl halt wieder aus dem Bett so rausgegangen ist und habe mich da noch in den Füßen untergekitzelt. Das ist ja immer so ein bisschen zum Schmunzeln mit diesem Kitzeln. Ja, ich weiß. Aber ansonsten ist es ja... Ja. Aber dann hast du auch andere Erlebnisse schon im Bett gehabt ohne Kitzeln. Ja, genau. Da hat mich jemand am Abend festgehalten, ganz fest, dass es wehgetan hat. Ja, also es war schon, ist schon enorm. Deshalb möchte ich auch diesen Kontakt mit diesem Tom irgendwie mal zustande bringen. Vielleicht hat er Interesse, mal mich zu besuchen. Den Tom. Weil es halt so oft vorkommt. Den Tom, ja, aber vielleicht wäre es sogar noch besser, wenn wir dir einen Kontakt zur Universität Freiburg machen. Hab ich. Den Kontakt habe ich. Ich schicke denen regelmäßig Berichte über die Vorkommnisse in dem Haus. Und wie hat die Uni Freiburg reagiert darauf? Die wollte mich 3 Tage einladen, habe dann einen Fragebogen geschickt und den musste ich dann ausfüllen. Und dann habe sie gesagt, weil ich halt so viele krankheitliche Probleme habe, könnte sie mich für solche Versuchszwecke nicht einladen. So. Das war sehr, sehr schade für mich. Also das hätte ich gern gemacht. Aber mich wundert, dass die nicht zu dir ins Haus kommen, weil in dem Haus ist doch das, was passiert. Ja, sie sind ja der Meinung, dass ich das im Unterbewusstsein produziere. Interessant wäre es ja, die Frage ist eigentlich, warum bist du nie ausgezogen aus diesem Haus? Wieso sollte ich? Ja, wegen dieser Spukerscheinung. Also mittlerweile macht mir das eigentlich keine Angst mehr. Ich schaue gerade auf unsere Uhr. Ja. Die Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Liebe Christa, schön, dass du nochmal angerufen hast. Ja. Und wenn du den Kontakt haben willst, können wir dir gerne herstellen. Ja, ich werde ihn sicherlich finden. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss, Christa. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Nami Strack. Das war ja eine spannende Sendung. Ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schöne Nacht, macht's gut, bis dahin. Und gruselt euch nicht zu sehr. Tschüss.